genau. Schlägst sie wieder zu, hältst dich für schlau. Ein letzter Schluck Kaffee, dann auf in den Tag. Du glaubst, du wirst bereit für das, was sie dir bringen mag. Was sie dir bringen mag, was sie dir bringen mag. Was sie dir bringen mag, was sie dir bringen mag. Doch du hast keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung von dem bösen Spiel. Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, doch davon richtig viel. Du fährst zum Arbeitsplatz, die S-Bahn ist voll. Kein Sitzplatz ist mehr frei, doch nur kein Groll. 8 Stunden im Büro für kleines Geld, weil es so manchem Großen gut gefällt. Weil ihm das gut gefällt, weil ihm das gut gefällt. Weil ihm das gut gefällt, weil ihm das gut gefällt. Doch du hast auf dich nur ein leeres, kaltes Bett.